so viel mitgemacht. Du lebst am Tag und lebst bei Nacht. Hast oft geweint, denn es war nie leicht. Doch selbst geteilt warst du noch eins. Du bist so dreckig, wunderschön, einzigartig anzusehen. Nur bei dir bin ich nicht zu Hause. Willkommen! Manchmal so hässlich.